1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, Dienstagnacht, wir melden uns zur Stelle. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Freie Themennacht heute. Ihr könnt anrufen, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt. Ganz egal über was. Telefonnummer 0800 220 50 50. Oder mailt uns domian@wdr.de. Der erste Anrufer heute Nacht heißt Manfred. Und der ist 39. Hallo Manfred. Hallo Domian, schön dich zu hören. Ja, schön, dass du da bist. Ja. Manfred, über was reden wir? Ja, ich habe ein Problem mit meiner Ehe. Mhm. Wir haben seit ungefähr 1,5 Jahren keinen sexuellen Kontakt mehr miteinander. Wie lange seid ihr verheiratet? Wir sind jetzt 7 Jahre verheiratet und 8 Jahre zusammen. Mhm. Meine Frau ist sehr dick, wie die Frau gestern auch, die gestern bei dir angerufen hat. Mhm. Meine Frau ist etwas größer, so 1,75 groß und wiegt auch 155 Kilo. Ich habe sie so kennengelernt. Ja. Ich wollte sie auch so haben. Mhm. Ich habe sie kennengelernt, da hat sie 175 Kilo gewogen. Mhm. Also ich habe da... Du stehst also auf mollige Frauen. Richtig. Stehst du drauf oder hast du nur kein Problem damit? Nee, ich stehe drauf. Du stehst drauf. Ich habe sie auch gesucht. Ja. Ich habe so das Internet und habe sie auch so kennengelernt. Und so will ich, wollte ich sie auch haben. Am Anfang war es auch kein Problem. Und du? Bist du so ein Spargel-Tarzan? Nein. Nein. Du bist auch ein bisschen füllig, oder wie? Ja. Ja, wie viel wiegst du denn, wenn ich fragen darf? Ich wiege 115. Ach so, na dann... Anfängt noch ein bisschen mehr, aber es geht. So, jetzt habe ich dich gerade überbrochen. Du wolltest gerade was Interessantes, glaube ich, sagen. Am Anfang fandst du es toll, aber jetzt nicht mehr? Nein, ich sag mal, am Anfang war es zwischen uns kein Problem. Hm. Die Probleme sind immer mehr geworden, weil meine Frau, oder ich sag mal, ab einem gewissen Punkt war fast vorbei, weil meine Frau gesagt hat, ja, ich habe gemerkt, sie spielt mir was vor. Das ist nicht richtiges Gefühl. Mhm. Aber um es klar zu machen, es liegt nicht daran, dass deine Frau so dick ist. Doch. Doch. Meine Frau kann sich selbst nicht akzeptieren in dieser Körperfülle. Ah, verstehe. Das heißt, sie kann sich selbst nicht akzeptieren und ist entsprechend sehr verspannt und vielleicht auch gehemmt beim Sex. Genau, wie gestern die eine Frau, sie kann sich nicht fallen lassen. Genau. Sie kann sich nicht vorstellen, dass ich das mag. Sie hat Probleme damit, so nach dem Motto, ich weiß nicht, ob das daran nur liegt, aber so nach dem Motto, ich mag keine mehr, ich sag mein Ekel nicht direkt, aber dann kommt auch so ein paar Sachen dabei, die man schon mal so hat, wenn man dick ist, dass sie dann ein bisschen, ich sag mal, Inkontinenz schon mal was ist und das ist dann das auch so, nicht immer so angenehm. Ist das so, wenn man dick ist? Ist man inkontinent? Ja, nee, man nicht, ich sag mal, ein wenig. Da kommt halt dadurch, dass, ich sag mal, der Bauch im Prinzip auf die Blase drückt und so. Ach, das habe ich noch nie gehört. Das heißt, es tropft ab und zu ein bisschen, weil der Speck auf die Blase drückt. Ja, so ein bisschen. Ach so. Und ich sag mal, das ist halt, ich sag mal, nicht immer so ab, besonders, es gibt halt Leute, die mögen es, ich mag es nicht so sehr. Ja. Das war schon mal eine Sache. Ja, stopp. Dann, ist sie ab und zu so ein bisschen inkontinent oder du auch? Nee, ich nur sie. Ich nicht. Nur sie, ja. Noch eine Frage. Als ihr euch kennengelernt habt, warst du da auch schon eher füllig? Ja, da war ich vielleicht 10 Kilo weniger. Ach so, also es könnte nicht daran liegen, dass sie vielleicht auch gar keinen Bock mehr auf dich hat, weil du ihr zu dick bist. Ich frag ja nur. Nein, das ist nicht. Also es liegt daran, dass sie sich nicht so akzeptiert. Und dass sie nicht ehrlich war. So im Prinzip, dass sie nicht von vornherein gesagt hat, dass sie im Prinzip Sex sowieso nicht so gern mag. Aber im Prinzip, sag ich mal, wurde es dann immer schlimmer, dass sie gesagt hat nachher, ich habe den Sex nur mit dir gemacht, weil er dazugehört. Oh, das ist natürlich nicht schön. Das ist natürlich nicht schön, wenn man das so hört. Ich habe einiges aufgebaut. Mein Elternhaus übernommen, das Grundstück gekauft und eine kleine Familie aufgebaut. Wir haben einen Sohn gekriegt. Wie alt ist der Sohn jetzt? 3,5. Ja. Mhm. So, und ist zwar nicht mein leibliches Kind, aber ist ein Dauerpflegekind. Ein Dauerpflegekind? Ja. Also nicht adoptiert? Nein, noch nicht. Aber möchte sie. Ich sag mal, da, ja, das ist das Problem. Ich sag mal, das ist unter anderem das Problem. Ich sag mal, das verschärft die Sache noch, diese Sache. Aber das mit dem Grundstück und so weiter, ich hänge halt an dem Haus, an dem Grundstück. Ich merke schon, da ist eine ganze... Dann habe ich fast nichts mehr. Ist es denn so weit? Ich liebe die Frau an sich. Ja, lass mich mal was fragen, damit ich das alles richtig verstehe. Du liebst die Frau schon noch? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Mhm. Muss ich nochmal was fragen mit der Sexualität? Es liegt aber nicht allein daran, dass sie so verspannt ist und sie keinen Bock hat, sondern in gewisser Weise ekelst dich auch ein bisschen? So ein ganz klein bisschen? Ich sag mal, ganz klein wenig, ja. Das liegt aber an dieser Sache, ja. An dieser Inkontinent liegt das? Ja. Es liegt nicht an der Leibesfülle? Nein, überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Ich habe das noch nie gehört, dass dicke Menschen damit zu tun haben. Die haben halt Probleme mit Beckenboden, Muskulatur und so weiter. Ist das bei allen völligen Menschen so? Das weiß ich nicht. Ich habe es aber schon mehrfach gehört und meine Frau sagt es so. Mhm. Ich muss es dann einfach glauben. Wie stark ist das denn ausgeprägt bei ihr? Ja, ist nicht so, aber ich sag mal, je nachdem, bei gewissen Praktiken, wenn man, ich sag mal, anzusprechen, wenn man sie leckt, dann fällt es halt auf. Ich sag mal, wenn jemand auf Natursekt steht, das ist kein Problem. Dann steht er gut da, ist mir schon völlig klar. Richtig, und ich mag es nicht, aber ich sag mal, das war nur ein Problem. Na okay, aber es ist ja in der Tat ein ganz gravierendes Problem, wenn eben auch für deine Frau, wenn sie sagt, das habe ich eigentlich nur am Anfang dir zuliebe getan, weil es dazugehört, ich habe im Grunde gar keine Lust drauf, sagt deine Frau. Ganz genau. Und deshalb ist auch bei euch tote Hose seit anderthalb Jahren, weil du gar keinen Bock hast, irgendwie sie ein bisschen mal anzumachen und so. Doch, das mache ich, aber sie wehrt es ab. Und sie wehrt es immer und immer wieder ab und irgendwann hat man ja keine Lust mehr dazu. Um Sex zu betteln, dafür ist die Ehe ja nicht da. Nein, ich sag mal, Lust, das ist ja das Schlimme zwischen uns, deswegen bin ich so verzweifelt. Mhm. Ich habe ja Lust auf sie. Mhm. Ihr Körper gefällt mir ja. So, aber das... Und ich kann nicht. Ich darf nicht, weil sie dauernd sagt nein. Ja, ich hab's verstanden. Die will ja schon nicht mehr kuscheln, weil sie dachte, wenn du kuschelst, dann willst du Sex. Mhm. Auch. Klar, das ist doch normal. Da sind alle Warnsignale eingeschaltet bei ihr, wenn du kuscheln willst. Ja. Richtig. Äußert sie sich denn dazu, welche Gefühle sie zu dir noch hegt? Ja, schon. Nämlich? Also ich sag mal, lieben tut sie mich. Sie hat nur das Problem, dass das zwischen uns nicht funktioniert. Mhm. Das andere geht soweit. So, das jetzt andere klappt gut. Jetzt müsst ihr eigentlich bei euch eine ganze... Wie alt ist deine Frau? 35, du bist 39. Da müsste ja eine ganze Menge jetzt passieren. Sie, vielleicht auch wir du... Wir waren schon beim... Nee, zunächst müsstet ihr oder sie, wenn sie... reden wir erstmal über sie, weil sie offensichtlich sich ja sehr unwohl fühlt. Müsste sie ja wirklich gravierend etwas unternehmen, dass sie abnimmt. Ja, da ist sie schon dran. Das Problem ist nur, die Kuranträge, die Magen-OP, das ist schon mal abgelehnt worden. Mhm. Sie hat das alles schon beantragt. Sie ist von Arzt zu Arzt gerannt. Gutachten hier, schrieb da. Das ist schon abgelehnt worden. Nur gut, wenn irgendwas abgelehnt wird, dann muss man einen neuen Versuch in andere Richtung unternehmen. Das ist sie, das macht sie auch. Aber das Problem ist... Das ist eine langwierige Sache. Ganz genau. Und ich sag mal, ich habe nicht das Gefühl, dass es jetzt danach besser wird. Ja, das weiß man ja noch nicht. Wenn alles sich verändert, dann weißt du, dann wird das eine andere Frau. Wenn die vielleicht 60, 70 Kilo abnimmt. Dann ist die Frage, Was ist die Frage dann? Ob das dann zwischen uns, sag ich mal, besser geht oder ob es dann noch problematischer wird. Ja, das ist die Frage. Vielleicht gefällt sie mir da. Genau, darauf wollte ich keine Frage. Willst du überhaupt eine etwas schlankere Frau? Ja, etwas schon, aber... Aber auch nicht zu viel. Nee, wenn die jetzt, ich sag mal, 70 Kilo abnimmt, dann wird's schon eng. Ja, aber so kannst du jetzt nicht mit ihr umgehen, wenn deine Frau sich dazu entschieden hat, abzunehmen. Nee, ich will es ja auch. Muss man natürlich von großem Glück reden, wenn sie auch schafft, sehr viel abzunehmen. Ja, richtig. So, jetzt scheint mir aber wirklich eure Ehe extrem verkantet zu sein. Wart ihr denn schon mal bei einer Eheberatung? Wir waren sogar schon mal bei Psychologen. Ja, und mit welchem Erfolg? Ja, ich sag mal, in der Richtung hat es gar keinen gegeben. Wie viel Mal wart ihr dort? Oh, 20 Mal. 20 Mal? 25 Mal. Und war das auch so, eine Art Paarberatung, Eheberatung? Ja. Ja, da war der beim falschen Mann. Ich sag mal, an sich war der sehr kompetent und war auch sehr in Ordnung und es hat uns auch sehr viel gebracht. Nur er konnte uns in diesem Problem nicht helfen. Ja, die Frage ist ja, die größte Frage, die da drüber steht, ist, wie können wir beide weiter zusammen gut leben? Können wir überhaupt noch zusammenleben? Haben wir eine Zukunft? Das sind die beiden wichtigsten Fragen, die geklärt werden müssen. So, und da muss man mit aller Rigorosität rangehen. Wenn du jetzt so lange abstinent bist, kommst du auch schon auf abwegige Gedanken, fremd zu gehen? Natürlich. Gedanken habe ich. Ich habe auch schon mal eine Kontaktanzeige im Prinzip aufgegeben. Aber ich habe auch noch ein anderes Problem. Sage ich mal für Sie, ich bin ein wenig bi. Mhm. Das heißt, du wirst auch gerne mal mit einem Kerl? Nein, mit einem Paar. Mit einem Paar? Mit einem Paar. Hast du schon mal mit einem Mann irgendwas gemacht? Ja, habe ich schon mal. Vor deiner Frau? Ja, mhm. Ja. Aber das hat mir nicht so gefallen, dass ich gesagt habe, das brauche ich jetzt jedes Mal. Okay, das heißt, da ist eine große Sehnsucht bei dir? Ja, das wäre im Prinzip nur was, damit ich, sag mal, ab und zu überhaupt mal was in die Richtung habe. Genau, das heißt ja, aber für mich alles, es kann so nicht weiterlaufen, sonst wirst du irgendwann fremdgehen und dann wird alles noch schwieriger und verlogener. Es müssen jetzt mal Entscheidungen gefällt werden, bis hin, dass man vielleicht überlegt, ist das überhaupt noch unser Konzept, miteinander ein Paar zu sein? Das ist die Frage. Genau. Die müsst ihr euch auch ehrlich und radikal stellen. Ich würde trotz der Erfahrungen mit diesem Psychologen, würde ich an eurer Stelle doch nochmal zu einem professionellen Eheberater gehen. Beide müssen da sitzen vor einem Fachmann und da müsst ihr wirklich ganz, ganz klaren Wein einschenken und dann kommt irgendwas auch raus. Und wenn es auch kompliziert ist für euch. Manfred, ich werde dir jetzt durch meine Psychologin ein paar Adressen geben. Ich rate es dir und euch dringend, das zu machen. So wurstelt ihr da für euch alleine hin und ihr kommt zu nichts. Und irgendwann gehst du fremd und dann hast du ein Lügengebäude an der Backe. Ganz genau. So, du legst auf. Sabine ruft dich an. Ich wünsche alles Gute. Danke, Domian. Gerne. Tschüss. Dankeschön. Tschüss. 0800 220 50 50. Anita, 62. Guten Morgen, Anita. Guten Morgen, Domian. Anita, um was geht's bei dir? Um was? Ja, ich habe, oder beziehungsweise wir haben in den letzten 2 Jahren 4 Menschen und ein Tier verloren. Wobei das Schlimmste war, mein Sohn war mit dabei. 4 Menschen verloren? Ja. Und dein Sohn war dabei? Ja. Wie alt ist dein Sohn geworden? 40 Jahre. An was ist er gestorben? Der hat auf der Autobahn eine Gehirnblutung erlitten. Während der Fahrt? Während der Fahrt. Ach du lieber Gott. 2-mal gegen die Leitplanken getitscht. War er allein im Auto? Ja. Und ist dann noch mehrere Kilometer, ich weiß nicht wie viel, ich bin die Strecke zwar abgefahren, aber ich kann Ihnen nicht sagen, wie viele Kilometer mehr, erschien es sehr lang, zum Rastplatz, hat das selber hat er... noch den Notarzt gerufen, ist aus dem LKW wohl noch ausgestiegen. Ach, er ist LKW-Fahrer. Genau. Ja, war LKW-Fahrer. Mhm. Und er hat sich wohl noch artikuliert dem Notarzt gegenüber und ist dann zusammengebrochen und wurde dann 20 Minuten reanimiert. Danach ins künstliche Koma verlegt und ist nach 6 Tagen gestorben an totalen Organversagen. Das heißt, er hat mit aller Macht noch versucht, oder ist auch geschafft, das Schlimmste zu verhindern, dass andere Menschen noch mit reingezogen werden. Genau so ist es. Wenn er das nicht gemacht hätte, es wäre eine Katastrophe. Das war die A4. Großer Lastwagen. Und ein großer Lastwagen, ja. Und was er da geleistet hat, das ist also Wahnsinn. Mhm. Dazu kommt dann noch, er war hier bei uns in einem 22.000 Einwohnerstädtchen. Mhm. Bei der Freiwilligen Feuerwehr. Mhm. 25 Jahre. Und der hat eine Beerdigung gehabt. Die hat noch keinen Bürgermeister gehabt. Mhm. Es waren 430 Menschen da. 430 Menschen. Und das war für mich also auch, ich habe da noch nicht mit abgeschlossen. Also. Wann war die Beerdigung? Voriges Jahr im März. Mhm. Einen Tag vorher hat es noch geschneit. In der Nacht hat es geschneit. Es war alles verschneit. Bekannte von uns, die arbeiten beim Landschaftsverband, die haben die Straße noch räumen lassen. Mhm. Die Auffahrt von diesem Aufbewahrungsort, damit die Feuerwehrleute überhaupt mit den Wagen da durchkamen. Es war klar, da die alle kommen würden. Man hatte uns gesagt, von der Feuerwehr kommen 100 Personen. Und im Nachhinein sind es 430 geworden. Mein Sohn war so bekannt und beliebt. Mhm. Ich wusste das zwar, aber in dem Ausmaß nicht. Wenn man das dann als so enger Angehöriger mitbekommt, dass der Sohn, der verstorben ist, so beliebt war, dass 400 Menschen zur Beerdigung kommen, ist das in gewisser Weise ein kleiner Trost? Nein, nee, Trost kann ich jetzt nicht sagen. Domian, für mich war es ein kleines Spießrutenlaufen. Ah, verstehe. Ja, verstehe. Und alles andere, du musstest ständig irgendwie Hände schütteln und Nee, überhaupt nicht. Nee, das haben wir also alles abgelehnt. Das haben wir nicht gemacht. Aber einfach da sein vor den vielen Leuten und Haltung bewahren. Da durchzugehen und dann am Friedhof dann auch. Und ich meine, vom Beerdigungsinstitut, der hat dann auch gesagt, also es war eine würdevolle Beerdigung. Mhm. Ja, aber wie ich schon mal sagte, kein Bürgermeister hat das von unserer Stadt gehabt. Hinterlässt dein Sohn Kinder? Ja, eine Frau. Tochter, ja. Jetzt mittlerweile 15 Jahre. Mhm. Man hatte sich damals getrennt. Mit der Tochter waren dann auch Schwierigkeiten. Die haben dann beide zusammen entschieden mit dem Jugendamt, dass sie in eine Wohngruppe kommt, was sie auch sehr gut bekommt. Aber mein Sohn, der hat mich angerufen, der sagte, ich habe sie heute weggebracht und er hat geweint am Telefon. Du hast gerade zu mir gesagt, dass du 4 Menschen verloren hast. Ja. Da ist der Sohn, ich vermute mal, dass das der wichtigste Mensch war. Von, ja. Und wen hast du noch verloren? Im Juni 2009 war die Schwester meines Mannes mit 59. Im November 2009 der Schwager meines Mannes, also von der anderen Schwester, der Mann, mit 65, mein Sohn im Februar mit 40, im Oktober unser Hund und im November noch die Schwiegermutter. 2010 dann. Ich merke, dass dir das auch mit dem Hund nahe geht. Ja. Der war ein sehr wichtiger Bezugspunkt für dich. Den Hund, den habe ich angeschafft, beziehungsweise hat mein Mann dazu überredet, den anzuschaffen, weil ich Arterienverkalkung in den Beinen habe, also diese genannte Schaufensterkrankheit. Und dass ich ein bisschen am Laufen bleibe, denn mit dem Hund macht es mehr Spaß, als alleine zu gehen. Und das war so ein Liebestier, die haben wir aus Spanien, beziehungsweise aus dem Tierheim, aber die kam aus Spanien. Die war so lieb, die hat sich mir so angepasst an meinen Schritt und an meine Bedürfnisse. Und wenn man innerhalb von 2 Jahren 4 Menschen verliert, ja, und darunter der Sohn, das ist eben mit das Schlimmste, was einer Mutter, einem Vater passieren kann, dass das Kind vor einem stirbt. Ja. Wie gehst du im Moment so mit deinem normalen Leben um? Wie verkraftest du das alles? In meinem normalen Leben gibt es keinen Antrieb mehr. Du quälst dich durch die Tage? Ja. Mhm. Ja. Ich gehe raus, aber am liebsten hier in der Umgebung, nicht so in die Öffentlichkeit. Gehe ich in die Öffentlichkeit, man begegnet mir. Und kein Mensch weiß, wie er mit mir umzugehen hat. Das glaube ich, weil die Leute wahrscheinlich alle komplett unsicher sind, was sie zu dir sagen sollen. Also geht man die aus dem Weg vielleicht sogar. Richtig, so sieht's. Ich habe Leute schon erlebt, die Straßenseite gewechselt haben. Mhm. Und das tut mir dann auch in dem Moment weh. Natürlich. Und ist dein Mann ja eine Hilfe? Mein Mann, der hat ja nur die meisten Angehörigen verloren. Das heißt, er ist genauso schockiert und traumatisiert wie du? Im Prinzip so. Dann natürlich, er hat ja auch seinen Sohn verloren. Ärger und dergleichen, das kommt dann alles zusammen. Ich meine, er ist noch im Beruf, ich habe meine Erwerbslosenrente durch und... Das heißt, er ist nur ein bisschen abgelenkt durch den Beruf? Ja. Und du bist viel zu Hause und da fällt einem die Decke auf den Kopf? Ja, auch, ja. Gut, wir haben uns gleich nach dem Tod unseres Hundes, haben wir uns einen neuen Hund angeschafft. Mhm. Das ist eine kleine Ablenkung da. Ja, weil auch die Lehre dann in dem Moment, das war alles irgendwie... Wie ist es mit deinem Enkelkind? Ist das für dich eine trostvolle Ablenkung? Ja, das Enkelkind, wie gesagt, das wohnt in einer Wohngruppe 40, 50 Kilometer auswärts. Ach so weit weg. Kommt so alle 3 Wochen, zu ihrer Mutter. Die versuchen dann eben auch, was ist das Wochenende, ne? Die kommen freitags nachmittags und dann sonntags nachmittags musst du schon wieder nach Hause. Ja, gut, das ist auch nicht viel. Ja, die haben ja nur auch viele, viele Sachen, die, die sie dann erledigen müssen oder so. Aber teilweise kommt sie her, wir verstehen uns gut, ist gar kein Thema. Aber genauso sie ist, mit der Schwiegertochter. Sie ist halt nicht dauerhaft da, sie ist nicht jeden Tag um euch herum, was sicher eine gewisse positive Wirkung hätte, wenn sie jeden Tag da wäre. Ja. Aber sie ist es nicht. Ja. Ich versuche mich da gerade hineinzuversetzen. Das ist natürlich, für jemanden, der das nicht erlebt hat, ist das gar nicht vorstellbar. Nein. Wenn man vier Menschen verliert und den Sohn, einschließlich den Sohn. Das kann man nicht verstehen. Der Sohn ist das Schlimmste. Natürlich. Kann sich kein Mensch vorstellen. Das Verhältnis war gut zu dem Sohn? Ja. Bedingt dadurch, dass die sich getrennt hatten. Die beiden hatten aber, wie gesagt, ein gutes Verhältnis miteinander, aber er ist immer zu uns gekommen und hat seine Wäsche zum Wochenende gebracht und die hat er dann sonntags wieder abgeholt und dann wurde schön gegessen. Mhm. Er war auch stark übergewichtig, hat aber auch sehr, sehr gerne gegessen und es hat auch Spaß gemacht, für ihn zu kochen, muss ich dazu sagen. Anita, ich bin der Auffassung, dass du bist ja gefangen in diesem Unglück. Mhm. Du bist gefangen in dieser Trauer, in dieser Traurigkeit. So, dass du wahrscheinlich da gar nicht alleine rauskommst. Und vielleicht sogar, je mehr Zeit vergeht, dass du dich da noch mehr einkapselst. Ja, das Gefühl habe ich. Ich meine, ich habe Zeiten gehabt, da war alles irgendwie leicht und da war alles gut und dann kam wieder irgendwas und dann bums, war ich wieder da, wo ich nicht hin möchte. Ich bin normalerweise auch kein Mensch, der sich hingibt oder fallen lässt. Ne? Aber zurzeit ist meine Gesundheit auch nicht die beste. Würdest du in eine Trauergruppe gehen? Ich bin in einer Trauergruppe. Du bist in einer Trauergruppe? Ja, seit vor dem Jahr Oktober. Die haben dieses Jahr das erste Jahr. Offensichtlich reicht das noch nicht aus, um dich etwas zu abzulenken und auf eine andere Schiene zu bringen. Dazu muss ich dir sagen, die Trauergruppe, die besteht überwiegend... Nee, die besteht aus Frauen, aber Frauen, die ihre Männer verloren haben. Genau. Oder Frauen, die ihre Väter verloren haben. Ich verstehe. Du müsstest in eine Trauergruppe, wo Menschen ihre Kinder verloren haben. Ja. Würdest du auch zusätzlich noch in eine Therapie gehen? Mein Arzt hat uns heute vorgeschlagen, ich sollte vielleicht mal in eine Kur. Finde ich auch keine schlechte Idee. In eine psychosomatische Klinik. Ja. Finde ich, einfach um mal rauszukommen, aber nicht einfach irgendeine Kur, sondern dass du auch dort psychologisch gut betreut wirst und wo Menschen hinkommen, die solche Schicksalsschläge erlitten haben. Ja, und ich habe auch eine Überweisung zum Psychologen beziehungsweise zum Neurologen, und aber ich weiß, ich kenn mich da damit nicht aus in unserer Umgebung. Mhm. Und ich will da auch nicht, wer weiß, wie lange fahren müssen. Gut, da können wir dir wirklich helfen. Das weiß meine Psychologin mit Sicherheit, welche Klinik da für dich in deiner Umgebung eine gute wäre, eine richtige wäre. Mhm. Darüber hinaus möchte ich auch noch, dass meine Psychologin dir eine Kontaktadresse von den verwaisten Eltern gibt. Das ist auch, kennst du das, schon mal gehört? Ja, habe ich schon gehört und gelesen. Ja. Genau, das ist eine Selbsthilfeorganisation von Eltern, die ihre Kinder verloren haben. Egal, ob die ganz klein waren, die Kinder, oder in deinem Fall der Sohn schon 40. Mhm. Finde ich auch eine gute Anlaufstelle. Ja. All das werden wir dir jetzt im Hintergrund geben. Ja. Du musst etwas unternehmen. Aber das weißt du auch, habe ich schon gemerkt, sonst hättest du auch gar nicht schon die Initiative mit dem Arzt und dem Psychologen gemacht. Du musst etwas tun, sonst gehst du um. Wir möchten gerne. Wir sind jetzt in dem Alter, dass die Versicherungen fast ausgezahlt werden und wir möchten uns so gerne in den Norden absetzen. Mhm. Ob Haus oder Wohnung oder sonst irgendwas, wissen wir noch nicht, aber wir möchten auf jeden Fall dahin. Das ist irgendwo nach Norddeutschland. Nach Norddeutschland, ja. Ja, das finde ich auch keinen schlechten Plan, weil das ein Neuanfang ist. Ja. Und ihr würdet die alte Umgebung hinter euch lassen, die so belastet ist mit traurigen Erinnerungen und vielen Assoziationen. Dauert noch so lange. Ja, aber du musst ja auch erstmal ein bisschen stabiler werden. Ja. So, Anita, jetzt legst du bitte auf und du wirst von Sabine, meiner Psychologin, angerufen. Ja, gut, danke. Viel Glück und viel Kraft wünsche ich dir. Dankeschön. Tschüss. Schöne Sendung noch. Dankeschön, tschüss. Anita, tschüss. 1:25 Uhr haben wir und 30 Sekunden. Morgen ist Themennacht bei uns. Wie immer in der Nacht vom Mittwoch auf Donnerstag. Und ja, morgen das interessante Thema, wie ich finde, übernatürlich. Ich möchte sehr gerne mit euch morgen sprechen über Hellsehen, über Geistererscheinungen, über Spontanheilungen, über Telepathie, über Magie, über Voodoo, über alle Dinge, die so über die natürlichen Erklärungen, die wir so kennen, im Bereich der Vernunft und der Naturwissenschaft hinausgehen. Wenn ihr auch gerne mit mir über Übernatürliches und über übernatürliche Phänomene sprechen wollt, dann meldet euch am besten schon an unter domian@wdr.de oder ruft morgen ab 0 Uhr an, die bekannte Telefonnummer 0800 220 5050 oder auch während der Sendung. Übernatürlich heißt die Sendung morgen. Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen, was ihr mir alles erzählen werdet aus der Welt des für uns nicht Fassbaren. Gibt es diese Welt? Und welche Erfahrungen habt ihr mit dieser Welt gemacht? Morgen 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen, um 0 Uhr könnt ihr anrufen. So, drei Themen nach heute. Hier ist Johanna. Johanna ist 20. Hallo Johanna. Hallo. Hallo Johanna. Um was geht's bei dir? Es geht um ein sexuelles Problem. Ja. Zwischen mir und meinem Freund. Wir sind jetzt seit 2 Jahren zusammen. Mhm. Wir haben eine 8 Monate alte Tochter. Ah, schon. Ja. War das ein Wunschkind? Nee. Nee. Nee, das war Zufall. Zufall, nicht aufgepasst. Nee, ist halt passiert und dann bin ich halt schwanger geworden, aber ist auch mein erster Freund. Wir sind auch immer noch zusammen und eigentlich läuft auch alles super, also wir verstehen uns auch wirklich gut. Aber? Außer dann halt im Bett, da ist es jetzt seit der Geburt der Kleinen, hat sich halt viel verändert. Mhm. Weil mein Freund, der möchte immer so Rollenspiele machen, aber ich halte das jetzt nicht mehr im Bereich des Normalen. Also ich finde das schon etwas extrem, weil... Was genau für Rollenspiele möchte er machen? Anfangs war es halt so, dass er meinte, ja, kannst du dich vielleicht mal irgendwie verkleiden als irgendein Star, zieh dich so an wie Paris Hilton mal oder sowas. Da meinte ich, ja, okay, ist kein Problem, war ja keine große Sache. Ja, naja, okay. Muss dich schon ein bisschen aufbrezeln, damit du so aussiehst. Ja. Aber okay, ging. Ja, es ging. Mhm. Also ich habe auch blonde Haare und dann war das alles nicht so... problematisch. Und dann nachher kam es mit... Und dann möchte er dich halt in der Rolle der Paris Hilton, möchte er dich verführen? Ja. Ja. Mhm. Hat er so Sachen auch schon vor der Geburt auch gemacht? Nee. Ach so, dann noch nicht? Da noch gar nicht. Also da war das auch gar kein Thema oder so. Da hatten wir eigentlich immer normalen Sex. Also ich habe bisher nur mit ihm geschlafen, ich weiß nicht. Aber was ich halt so von meinen anderen Freundinnen höre, war das alles ganz normal. Ja, wie alt ist er? Er ist 23. Ja, 23 wird er jetzt. Du wolltest gerade noch andere Beispiele nennen. Also Paris Hilton will er, dass du die spielst. Was noch? Ja, genau, Lady Gaga. Und bei Lady Gaga habe ich halt das erste Mal gemerkt, dass es schon extrem ist. Weil Lady Gaga, die hat ja manchmal dieses Crepe, die hatte mal irgendwann so ein Outfit an, das war, bestand einfach nur aus Crepe-Papier, dass sie sich umgebunden hat. Ja, genau. Ja, und dann sollte ich mich halt mit diesem Kreppband da einwickeln und das tat dann auch wie beim Abziehen natürlich. Ja, klar. Und dann Cristiano Ronaldo, das war jetzt, bevor er auf die, weil der ist momentan, ist er von der Ausbildung her auf so einer Fahrt, 2 Wochen lang. Mhm. Und und dann kurz bevor er gefahren ist, wollte er unbedingt dann nochmal, dass ich mich als Cristiano Ronaldo verkleide, dass ich halt sein Trikot anziehe von Ronaldo, dass ich Stutzen anziehe. Wie, als Typ dich verkleidest? Ja, mit einer Cappy. Und das war mir dann einfach zu viel. Und mit Lady Gaga ging es dann los und jetzt hat es damit aufgehört und ich weiß einfach nicht, was ich machen soll. Du erkennst eine ganz neue Seite an ihm. Ja. Wie, dann liegt er da, als liegst du da in deinen Fußballschuhen und im Trikot neben ihm und dann verführt er dich. Und dann zieht er den Kram, musst du den Kram wieder ausziehen nach einer gewissen Zeit. Nee, ich muss die Sachen anziehen. Ja, ist mir schon klar. Du liegst dann in diesen Sachen neben ihm. Ja, genau. Und dann zieht er dich wieder aus oder wie? Oder ja, manchmal sagt er auch, ja komm, weil da ist bei uns in der Nähe ist direkt ein Fußballplatz. Er meint, ja komm, dann schießen wir mal ein bisschen aufs Tor und sowas und dann gehen wir hoch. Ja, und dann... Ach, der nimmt dich dann sogar mit raus so in dem Outfit? Ja. Und dann musst du dann Tor... Ehrlich, bist du mit rausgegangen? Ja. Also ich dachte, ich wusste ja am Anfang nicht, dass er das vorhatte. Aber da wäre ich schon stutzig an deiner Stelle, wenn ich mich so verkleiden soll. Und dann gehe ich am Fußballplatz und dann gehe ich nach Hause. Und dann, wie ging es dann weiter zu Hause? Also als wir auf den Fußballplatz gegangen sind, hatte ich einfach nur die Sachen an. Mhm. Und danach meint er zu Hause, ja, zieh doch mal die Käppi an und steck dir mal die Haare hoch. Mhm. Und dann habe ich das gemacht. Wieso denn? Und meinte, ja, mach mal. dann hat er so gelacht und ich dachte jetzt, er will irgendwie ein Foto machen oder so, weil er das so lustig findet. Ja klar, hätte ja sein können. Und dann fing er halt an, mich zu küssen und so und dann, ja, ging es dann halt zur Sache und am Ende meinte er dann, ja, das war schon mal ganz schön, so als Ronaldo dich zu sehen. Als es dann zur Sache ging, hattest du das Trikot noch an? Ja, er hat es mir dann irgendwann ausgezogen. Ja, und das Käppi? Auch. Auch ausgezogen. Mhm. Ist aber alles nicht dein Ding? Nee. Findest du alles albern? Ja. Macht dich sexuell überhaupt nicht an? Nee, und das ist auch so, dass ich dann gar keine Lust mehr drauf habe, weil ich halt einfach schon Tage davor, wie zum Beispiel jetzt, jetzt ist er 2 Wochen weg gewesen, anstatt dass ich mich auf ihn freue, habe ich halt Angst, dass er wiederkommt und dass er dann irgendwie wiederkommt mit, weiß ich nicht, spielt ein, hier, Papst oder was weiß ich, was er für Ideen hat. Ja, man weiß es ja nicht, wo er jetzt schon so verrückte Ideen hat, dann... Ja. Das klingt witzig, aber ist für dich natürlich nicht witzig. Ja, also manchmal muss ich auch wirklich selber drüber lachen, weil ich es mir einfach gar nicht erklären kann, weil er am Anfang gar nicht so war. Aber wie komisch, ihr seid 2 Jahre zusammen, sagst du. Dass er nicht ansatzweise früher mal irgendeine Andeutung gemacht hat, ich stehe auf Rollenspiele und so, nichts gesagt? Nee, gar nicht. Hat er denn erzählt, ob er, ich gehe mal davon aus, dass du nicht seine erste Beziehung bist? Nee. Gut, hat er mit den anderen Frauen, Mädels, so Sachen auch schon gemacht früher? Nein, nicht, dass ich wüsste. Weiß man nicht, vielleicht sagt er nicht die Wahrheit. Ja, vielleicht sagt er auch nicht die Wahrheit, aber also ich kann es mir nicht vorstellen, dass die anderen Freundinnen von ihm das mitgemacht haben. Ja, weißt du nicht, kann man nicht sagen. Ja, das aber ich weiß es nicht, 100%, kann ich es nicht sagen. So, hast du ihm denn jetzt mal auch Klartext gesprochen, hast gesagt, pass mal auf, stehe ich nicht drauf? Nee, nicht wirklich, also ich habe gesagt, ich fand das jetzt nicht so toll, aber ich habe dann auch nicht klar gesagt, hör mal, das möchte ich nicht. Doch, das musst du sagen. Ich finde, in der Sexualität muss man immer ganz glasklar sagen, was man will. Weil da müssen beide gleichermaßen Spaß haben. Und man kann nicht etwas machen, nur dem anderen zuliebe. Das ist doch albern. Ja, nee, ich habe halt irgendwie Angst, dass er danach sagt, ja, dann kann er sich vielleicht mit mir im sexuellen Bereich nicht so entfalten oder so. Und ja, aber das müsst ihr offen auf den Tisch legen. Der muss dir mal ein bisschen erklären, was das ist, ob der da wirklich schon immer drauf gestanden hat, ob er das vielleicht doch schon mal gemacht hat, ob das für ihn unglaublich wichtig ist. Das kann ja sein, das musst du ihn fragen. Ist das wirklich eine Hauptsexualität? Oder nur so ein Schmankerl, so ein Spiel nebenbei. Wenn der wirklich absolut da drauf steht, habt ihr schlechte Karten, sage ich dir. Ja, weil das Problem ist halt, weil wenn wir sonst, ich denke mal schon, dass es ihm wichtig ist, weil sonst, der Sex hat sich ja auch vor der Schwangerschaft was anders. Da hat er sich auch mehr Zeit gelassen und sowas. Und jetzt, wenn nicht das Rollenspiel ansteht, dann geht's halt einfach ganz schnell. Mhm. Ich habe da nichts davon und ja. Achso, ihr habt aber neben dem Rollenspiel auch noch den sogenannten normalen Sex. Ja, weil es einfach zu aufwendig ist, jedes Mal mit der Kleinen und so und dann. Ja, ist klar. Und das ist 0815, da hast du nichts von. Genau, da das heißt, du hast von dem normalen Sex nichts und du hast nichts von dem Verkleidungssex. Ja. Ja, das ist kein Zustand, Johanna. Mhm. Das ist wirklich kein Zustand. Das musst du wirklich ganz klar offen sagen. Mit allen Risiken, dass ihr vielleicht erkennt, dass ihr sexuell nicht zueinander passt. Vielleicht, ich weiß es ja noch nicht. Vielleicht, aber es kann ja sein, dass sich bei ihm da irgendwas anbahnt an sexueller Besonderheit. Das kannst du nicht mitmachen. Ja. Da gibt's auch keinen Kompromiss. Das ist halt so. Ja. Das macht man ja vielleicht einmal mal mit, dem anderen zuliebe. Du hast es ja schon 3-mal mitgemacht. Aber das macht man nicht auf Dauer mit, weil da kriegt man ja einen zu viel. Das geht nicht. Ja. Du musst es sagen, du musst es klar ausdrücken. Wie ist es denn sonst zwischen euch beiden? Ja, sonst ist eigentlich alles super. Also er unterstützt mich auch und das ist alles gar kein Thema. Wir verstehen uns echt gut. Ja, umso trauriger, umso schöner wäre es ja auch, wenn es im Sexuellen weiter gut liefe. Ja. Gut, aber da hakt es und da musst du reden. Du musst reden, reden, reden. Ja. Mach nicht Sachen, die du nicht gut findest. Das bekommt dir einfach nicht. Das ist auch würdelos. Ja. Also morgen kommt er ja eh wieder und dann spreche ich ihn auch, glaube ich, direkt darauf an, nachdem er angekommen ist. Mach es. Mhm. Johanna, meine Liebe. Okay. Also keine Verkleidung, schon gar nicht als Papst. Ja. Okay. Johanna, alles Gute. Ja, danke. Tschüss. Schön. Tschüss. Manfred, 52. Hallo Manfred. Ja, schönen guten Abend, Domi. Hallo Manfred. Weswegen rufst du mich an? Ja, wir haben ja Probleme mit der Reha-Klinik. Meine Mutti hatte am 14.09. einen schweren Verkehrsunfall. War mit dem Fahrrad unterwegs, wobei unter anderem die Wirbelsäule angebrochen wurde, der Halswirbel und eben Gehirnblutung. Oh, ich gehe mal davon aus, dass deine Mutti auch nicht mehr die Jüngste ist. Ja, ist 72. 72? Aber kannst du nicht vom Alter aussehen, also sagen wir mal 45, wie eine 45-Jährige war sie noch unterwegs. Sie hat für sehr viele Jung, ich wohne auf dem Dorf, ältere Leute eingekauft und alles, war mit dem Fahrrad unterwegs, also sehr rüstig. Wie ist der Verkehrsunfall, der Fahrradunfall passiert? Ja, sie war einkaufen in der Stadt, weil ich auf dem Dorf wohne, für andere Leute jetzt mit, für ältere Bewohner und so, mit dem Fahrrad, und hat beim Überqueren der Straße eben keine Obacht gegeben und wurde vom Auto angefahren auf einer Schnellstraße. Das ist so in Umgehungsstraße, die sie neu gebaut haben. Ah ja, und wurde entsprechend, so wie du es gerade erklärt hast, doch schwer verletzt. Ja. Wie lange lag sie im Krankenhaus? Ja, sie lag am 14.09. war dieser Unfall gewesen und lag dann bis zum 7.10. auf der Intensivstation in Dessau hier im Klinikum und ist dann am 7.10. zur Reha nach Leipzig gekommen. In welchem Zustand war sie, als sie in die Reha gekommen ist? Also soweit ganz stabil. Die OPs waren alle abgeschlossen und dann hatten wir uns eben auf der Klinik, also in der Klinik gesagt, sie können jetzt weiter nicht machen, sie brauchen eine richtige Therapie. Für die Füße und wegen der Wirbelsäule und das alles. Wie ist es so mit dem Kopf? Funktionieren die Gedanken, das Gehirn richtig? Ja, das ist eben das Problem. Also manchmal ist es zeitweise ganz normale Gespräche, was wir führen können. Und mein Vater ist am 15. Mai dieses Jahr verstorben. Das weiß ich auch nicht mehr. Moment, der Vater ist am 15. Mai verstorben. Ja. Und das weiß sie nicht mehr. Nee, weiß sie nicht. Also gibt es schon einen starken Gedächtnisverlust aufgrund des Unfalls? Ja. Und geht sie davon aus, dass ihr Mann noch lebt? Ja, das ist eben die Halluzination, was sie hat. Sie sieht ihn manchmal in sein Zimmer oder schimpft uns eben aus, warum man Vati nicht mitbringt zu Besuch. Und da habe ich bisher eben immer gesagt, ja, er ist zu Hause, weil wir ein eigenes Haus haben. Weil ich habe die Ärzte gefragt, ob ich ihr das nur mitteilen soll. Und die sagen, das müssen wir selber entscheiden. Und ich weiß eben nicht, was ich jetzt richtig mache. Na hör mal, die ist in einer Reha-Klinik. Da muss es doch auch für diesen Fall Psychologen geben, die fachkundig sind. Und die sagen einfach, das müssen sie selbst entscheiden? Ja, naja, wir hatten mit der Klinik, sehr schlechtes Verhältnis. Die haben gleich am ersten Tag, wie meine Mutti eingeliefert wurde, einen Antrag auf Betreuung gestellt. Dann habe ich ihnen aber gesagt, dass wir diese Vorsorgevollmacht fürs Haus und Konto alles haben, was das Klinikum anerkannt hat, die Sparkassen anerkannt haben. Und die wollen das aber nicht anerkennen und dadurch mussten wir jetzt einen Rechtsanwalt einschalten. Ach du, das heißt, das Verhältnis ist da schon ziemlich gestört. Ja. Denn eigentlich finde ich, gerade in der Reha-Klinik, müsste man zusammen mit den Ärzten und dem Psychologen überlegen, wie man das der Frau beibringt, ob man es ihr beibringt und nicht so eine lapidare Antwort bekommen. Das müssen sie selbst entscheiden. Das hatte ich ja eigentlich auch gehofft, dass irgendwie mal so ein Psychologe da, aber wie gesagt... Aber das heißt, von der Klinik aus wurde schon sowas wie Vorsorgevollmacht aktiviert, da man schon gesehen hat, dass deine Mutter nicht mehr voll die Persönlichkeit ist, wie sie vor dem Unfall war. Ja, ne, wie der Vati im Mai jetzt gestorben ist, hatten wir vor sich selber für uns alle. Weil wir wohnen zusammen, wir haben zwei Familienhaus. Da haben wir für alle so eine Vorsorgevollmacht gemacht. Und die steht auch auf meinem Namen, aber wie gesagt, die akzeptieren das nicht. Aber nochmal zu dem Zustand der Psyche. Hat man denn in der Klinik das auch so festgestellt, dass da Schäden, bleibende Schäden sind oder Gedächtnisschwierigkeiten sind? Ja. Wurde das auch so attestiert und so beurkundet? Angeblich wissen sie da nicht schon. Und daraufhin hatte ich eine Schwester reingeholt, die war auch sehr nett. Also es sind nicht alle, die jetzt irgendwie abweisend zu uns sind. Die Schwester war sehr nett. Die hat sich im Hintergrund dann gehalten, dass man die nicht gesehen hat. Und dann hat sie das eben auch mitgekriegt, dass sie eben zeitweise, sagen wir mal, da geht's so zur Dusche rein, und da sieht sie Ratten oben laufen oder sieht einen Koffer auf dem Tisch oder weil es Fahrradunfall war, vermute ich mal, dann schimpft sie uns aus, wir sollen das Fahrrad aus dem Fenster nehmen. Und das hat die Schwester auch dem anwesenden Arzt dort gesagt, aber wie gesagt. Und das haben die in der Klinik nicht festgestellt? Ne, die Ärzte vorher auch nicht, das war ihnen angeblich neu, wie wir das gesagt haben. Das heißt, die haben die aus der Klinik entlassen, geistig und psychisch gesund? Ja, in der Klinik haben sie uns ja gleich mitgeteilt, die haben da hier so Neurologen hinbestellt gehabt, diese so Gehirnströme messen und da konnte sie ja zurzeit noch nicht sprechen, weil sie diesen Lüftrohrenschnitt hatte und mit der Beatmung, das hing nicht richtig sauber, da wurde sie noch beatmet. Ja gut, aber als sie entlassen wurde, wie wurde sie entlassen? Ist psychisch gesund? Die wurde ja gleich vom Klinikum hin zur Reha transportiert. Ja, ist mir schon klar, aber als sie aus der Klinik rauskam, was hat man da in der Klinik gesagt, dass sie psychisch okay ist? Ja, das konnten sie nicht einschätzen, deswegen haben sie sie zur Reha geschickt, neurologisches Zentrum. Das heißt, ihr seid jetzt darauf angewiesen, in dieser Reha zu bleiben, in dieser Klinik, ihr könnt sie da nicht rausnehmen in eine andere? Ja, das weiß ich ja nicht, ob das passiert. Das weiß ich auch nicht genau. Da müsste man sich mal erkundigen. Denn das ist jetzt natürlich ein schwieriges Problem. Ich weiß ja nicht, wie schwer das Gehirn geschädigt ist, welche psychische Belastung deine Mutter aushalten kann. Das ist wirklich ein Fall für einen Fachmann, zu entscheiden, wann kann man einer Frau dann das so sagen. Und darüber hinaus müsste sie dann ja auch psychologisch betreut werden, überhaupt. Nicht nur in Bezug auf die Frage des Vaters, sondern generell. Also es muss eine ordentliche psychologische Betreuung angesagt sein für deine Mutter. Und das ist es nicht. Ja, das hatte ich ja eben auch. Also so hatte ich mir das gedacht, dass wenn ich ihr das sage, dass der Vati nicht mehr lebt, dass dann zumindest ein Arzt oder eben Psychologe anwesend ist. Weil ich habe jetzt Angst davor, wenn ich ihr das mitteile, dass sie sich vielleicht ans Hängen lässt. Oder, Manfred, selbst darüber hinaus, wenn du es jetzt alleine machen würdest, braucht deine Mutter natürlich auch nochmal eine psychologisch-psychiatrische Untersuchung, um genau zu diagnostizieren, was ist da mit dem Gehirn nicht in Ordnung und was kann man dagegen unternehmen. Das heißt, sie muss wirklich in fachkundige Hand. Ja. Also, wir werden uns jetzt mal im Hintergrund schlau machen, ob man da auch noch so eine Reha-Klinik wieder wechseln kann. Denn das ist die zentrale Frage, glaube ich. Ne? Du bist ja ganz unzufrieden mit in dieser Klinik. Ja, weil auch im Internet ist die Klinik, ich will jetzt keinen Namen sagen, aber das kann ich ja im Hintergrund sagen, wenn man da im Internet guckt, haben auch von den Patienten eigentlich sehr schlechte Bewertungen. Okay, das kriegen wir erstmal im Hintergrund raus. Vielleicht kannst du dich dann auch an eure Krankenkasse wenden und die Bedenken äußern und so weiter. Das weiß ich nicht. Das klären wir jetzt mal im Hintergrund. Mhm. Ich bitte dich aufzulegen und wir melden uns gleich wieder. Ja, Domian, kann ich von dir noch ein Autogramm bekommen? Gerne, das gibst du dann, die Adresse gibst du meiner Psychologin, okay? Mhm, alles klar, schönen Dank. Tschüss. Und eine gute Sendung. Dankeschön, tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, nochmal der Hinweis auf morgen. Morgen heißt unser Thema, die ganze Stunde über heißt unser Thema übernatürlich. Und ich möchte gerne mit euch reden über übernatürliche Phänomene wie Hellsehen, wie Telepathie, wie Geisterheilung, wie Handauflegen, Geistererscheinungen wie Handauflegen, wie Spontanheilung oder Magie und Voodoo und was es nicht alles gibt. Vielleicht sogar bis hin zu außerirdischen Erscheinungen, wie man das auch immer nennen mag. Wenn ihr so etwas erlebt habt, wenn ihr vielleicht sogar eine übernatürliche Begabung habt, das haben ja manche Menschen, dann seid ihr sehr herzlich willkommen morgen hier in der Sendung mit mir zu sprechen. Ich bin sehr interessiert daran. Ihr könnt ab 0 Uhr anrufen unter 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Die Sendung beginnt um 1, ich hoffe pünktlich. Ihr könnt natürlich auch während der Sendung anrufen. 0800 220 50 50, das ist auch unsere heutige Nummer für die freie Themennacht. Und hier ist die Brigitte. Brigitte ist 72. Hallo Brigitte. Jo. Ja. Hallo Brigitte, und was geht's bei dir? Ja, meine Tochter beklaut mich. Ach. Total. Wie alt ist die Tochter? Zwischen 45 und 50, 47. Ja. Ist es die einzige Tochter, einzige Kind? Nein, ich habe eigentlich zwei Kinder, ja. Noch einen Sohn. Ja. Und der ist jetzt seit ein paar Monaten zu Hause. Also nicht hier, sondern er hat eine eigene Wohnung. Und er hat einen schweren Unfall gehabt. Eine Stahltür ist zugefallen und zwei Finger waren dazwischen. Aber dein Verhältnis? Der rechten Hand und der ist Binnenschiffer. Aber dein Verhältnis zu dem Sohn ist gut? Nein. Das habe ich nur über Dritte erfahren. Ach so. Leider das auch. Also das Verhältnis ist gleich jetzt, null. Beklaut dich deine Tochter? Beklaut mich meine Tochter. Was klaut die denn bei dir? Wunderbare Sachen. Na, also, was zum Beispiel? Zum Anziehen und auch aus der Küche hat sie auch geklaut. Wir haben bloß zwei Akkuschüsseln für Salat, ja? Ja. Also ein bisschen, das ist doch wirklich kein Preis. Und die hat nicht viel Unterschied zu meiner Rente, was sie hat an Geld, ne? Ja, demnächst wird sie irgendwie in Hartz IV oder so, aber ich weiß, dass sie. Also, die hat jetzt hier so eine Schüssel geklaut, die hat Anziehsachen geklaut. Ja, ganz viele. Hat sie auch Geld geklaut? Visitpullover, so eine kurzärmlichen. Ganz tolle, hübsche. Ich habe die Größe 40, sie hat die Größe 40. Aber ich bin bloß ein Stückchen zusammengerutscht, weil ich vor einer Weile ein paar Knochenbrüche hatte. Da bin ich am Olymp gewesen da und da war, hat man mich gerufen, da hat es geregnet, fing es an mit Regnen ziemlich und da hat man mich gerufen, da habe ich hochgeguckt. Also in Griechenland meine warst du. Ich bin in ein tiefes Loch gerutscht du warst, und dadurch nur. Du warst, sonst du bin ich vollkommen so, dass ich mich vollkommen bewegen ja, kann. Ja, ich wollte fragen, ob du in Griechenland warst. Nein, Griechenland nicht, aber das ist ja Olympia. Nee, Naja, ist auch egal. Dann das da, bei Marokko und dann da so ein Stückchen rüber. Okay, dann ist ja auch egal. Nee, Tunis war das. Tunis. Ah, ich verstehe. Tunis war das. Wir haben mehrere Reisen gemacht. Hast du auch bemerkt, dass die Tochter, dass die Geld geklaut hat bei dir? Toi, noch nicht. Noch nicht. Ich habe gehört, wie du geklopft hast. Ich habe schon nachgeguckt jetzt wieder. Mhm. Mein Mann gibt mir immer, weil wir jeder ein Konto haben. Mhm. Und dann gibt er mir immer so einen Anteil an Bars, was die Hälfte der Miete, ja? Mhm. Und ich habe ja noch alle möglichen anderen Abzüge. Ich habe ein kleines bisschen mehr als er. Hast du denn deine Tochter darauf angesprochen? Ja. Was sagt sie denn? Du bist alt, du brauchst nicht mehr. Das ist aber eine freche Antwort. Sag ich, und dann habe ich dann habe ich sie angerufen, dann habe ich eine SMS geschickt. Du bist schon lange nicht mehr jung und wenn du sowas anziehst, was so eine Alte angeblich trägt, ja, das ist eine gute Antwort. Ja. Dann siehst du aus wie eine Vogelscheuche. Ja? Brigitte, seit wann macht die Tochter das? Ja, das Schlimme ist, voriges Jahr im März hat sie das erste Mal gemacht. Da habe ich das noch nicht mal begriffen. Wie erklärst du dir das, dass sie das tut? Sie ist bescheuert, also ich weiß nicht. Was denn? Sie hat einen Klaps gekriegt. Hast du denn vorher ein gutes Verhältnis zu ihr gehabt? Ich dachte. Also Fehleinschätzung. Die sagt, ich gehe mal raus, die war bei mir zum Kaffee trinken. Und am Wochenende wollten wir ins Kulturhaus. Und ich in Spitzenausschnitt mit dem schneeweißen Polyester-Pulli da drinne, wollte ich anziehen. Und ich bin in der Küche und mache noch was fertig, weil sie noch was trinken wollte. Ja. Und da sagt sie, sie geht mal raus. Und sie ist aber nicht rausgegangen, da wo ich dachte, ins Bad, sondern ins Schlafzimmer. Auf einmal ist sie im Schlafzimmer. Verstehe. Und hat auch schon den ganz tollen, schicken Pullover, den ich den Sonnabend anziehen wollte. Sag mal, du hast gerade schon so eine Andeutung gemacht. Sie hat nicht viel mehr Geld als du. Ja. Was macht sie denn? Na, sie war Chemieingenieur eigentlich. Und dann war sie ziemlich zeitig raus bei der Wende und ich auch. Aber ich hatte das kleinste I halt. Und sie... Also sie ist jetzt nicht... Sie war mit jemandem zusammen. Also ich wollte nur wissen, ob ungefähr vom Geld her habt ihr ungefähr gleich viel, ihr beiden. Ungefähr. Ja, ich habe wirklich nicht... Also ich habe den einen Pullover habe ich geschenkt gekriegt, den anderen, ja. Also, und meine Sommerhosen hat sie sogar geklaut. Brigitte, meine Sommerhosen, so eine Schlamperhosen, wissen Sie? Ich habe schon verstanden. Wir werden uns jetzt vom Hintergrund aus nochmal um dich kümmern. Ich glaube, das ist klüger und richtiger. Oh. Da haben wir auch viel mehr Zeit. Das ist so furchtbar, sonst das glaube ich. Wenn man nachher erkennt, wer ich bin. Ja, ja. Deswegen, meine Stimme ist ja auch mein... Ja, hast du ja eine Schule. Man auch ja mal gleich wieder. Na klar. Deswegen bitte ich dich jetzt aufzulegen und wir werden uns gleich nochmal bei dir melden und dann hört niemand sonst zu. Einverstanden? Ja. Sehr gut. Also dann muss ich... auflegen und erstmal abwarten. Ja, wegmachen. Genau, einfach auflegen und abwarten. Mhm. Okay, alles Gute. Tschüss. So, weiter geht es mit Anneliese und Anneliese ist 50. Guten Morgen, Anneliese. Einen wunderschönen guten Morgen. Anneliese, das was? Ist richtig. Ja. Ich bin 50 und entschuldige, ich bin dir ins Wort gefallen. Ich wollte nur fragen, weswegen du anrufst. ja, mein Anruf ist eigentlich der Grund. Ich mache Erotikmassage, bin verheiratet, mein Mann weiß von meiner Tätigkeit, habe Kinder, die sind erwachsen. Mhm. Und ich habe so das Gefühl, dass wir uns jetzt voneinander entfernen, mein Mann und ich. Wegen dieses Jobs? Wegen dieses Jobs weiß ich nicht, aber ich habe so das Gefühl, die Entfernung bringt uns auseinander. Da ich das nicht in unserer Wohnung mache, sondern mir eine Zweitwohnung genommen habe, einige Kilometer entfernt, mhm, und nur am Wochenende zu Hause bin, ja, habe ich das Gefühl, dass, wenn ich nach Hause komme, dann er mir so ein bisschen was vorflunkert und dann länger im Betrieb bleibt, um vielleicht doch eine Beziehung nebenbei zu führen. Ach, aber wieso kommst du denn nach getaner Arbeit nicht nach Hause zurück? Weil wenn ich diesen Job 12 Stunden, bin natürlich nicht voll beschäftigt dabei, es ist ganz logisch, in diesem Job ist man nicht durchweg beschäftigt, so dass ich dann wirklich bis abends lange hier bin. Mhm. Und dann abends immer zu müde bin, um nachts zu fahren. Und deshalb bleibe ich in der Woche hier und fahre dann erst am Freitag oder Sonntag nach Hause. Und wie lange geht das jetzt schon so? Ja, ich mache das schon einige Jahre, fast 6 Jahre. 6 Jahre. Erotikmassage. Was habe ich mir konkret darunter vorzustellen? Du arbeitest ja nicht als Prostituierte. Ich sage immer, das ist die Vorstufe dazu. Das ist eine Gratwanderung, denn ich mache keinen Geschlechtsverkehr, aber die Männer dürfen mich anfassen. Ich fasse die Männer an. Mhm. Wobei ich dazu sagen muss, geklärt habe ich das von Anfang an mit meinem Mann. Er ist auch nicht unwissend in diese Sache mit reingezogen worden oder so. Wir haben vorher, ich sag mal, diese Zwingerclubs, wenn du davon schon mal gehört hast. Ja, gelegentlich hört man davon, ja, stimmt. Ja. Mhm. Und in diesem Club hat man mich auf diesen Gedanken für meinen jetzigen Job gebracht. Was hast du vorher beruflich gemacht? Ich habe schon etliches gemacht. Also Verkäuferin gemacht, ungelernt allerdings, muss ich sagen. Gelernt habe ich mal, ja, ich sage mal Schlosser. Schlosser, ah ja. ganz untypischer Beruf für Frauen. Aber ja, nochmal zu der Frage der Erotikmassage. Das heißt, du fasst die Männer an, die Männer dürfen dich anfassen. Heißt anfassen, dass es so weit geht, dass du die Männer mit der Hand befriedigst? Richtig. Das schon, so weit geht es, aber es gibt keine Penetration. Es gibt keinen Geschlechtsverkehr. Es gibt keinen Geschlechtsverkehr, weder anal noch vaginal. Mhm. Das ist nicht erlaubt. Und das wissen die meisten auch. Und gut, es gibt jeden zweiten, dritten, der dann sagt, du, pass mal auf, ich leg dir hier 50 oder 100 oder noch mehr hin. Also das Höchste, was auf dem Tisch lag, ne, waren dann 500 für 10 Minuten poppen. Ne. Hast du es gemacht? Nein, habe ich nicht. Nein. Ich habe ihn ausziehen lassen. Ich habe dann das Geld genommen, habe so getan, als wenn ich es einstecke. Und dann habe ich ihm gesagt, weißt du was, tu mir einen Gefallen, nimm deine Sachen und verschwinde. Dann habe ich ihm sein Geld ins Höchstchen gesteckt und habe ihn rausgeschmissen. Ach so. Jetzt musst du mir noch was erklären. Du bist 50 Jahre alt. Das ist so, als Klischeevorstellung ist das schon relativ alt für so einen Beruf, würde ich jetzt mal so als Laie denken. Offensichtlich. Ja, darf ich fragen, wie alt du bist? Ja, ich bin auch über 50. Ich arbeite bin ich als in der Erotikbranche. Nee. Deshalb frage ich dich, ist das ungewöhnlich oder gibt es das öfters, dass Frauen auch in deinem Alter sowas noch machen? Nicht so oft, weil die meisten nutzen das einfach nur als Hürde nebenbei, sage ich mal so, oder als einen kleinen Zuverdienst als Studenten, als Hausfrau, wo die Frau oder wo der Mann, besser gesagt der Partner und die Kinder natürlich nichts wissen davon, was ich eigentlich für mich überhaupt nicht akzeptieren könnte, wenn ich nämlich mitkriege, dass mein Mann das nicht weiß. Oder meine Kinder das nicht wissen würden, ne? Dann hätte ich ein großes Problem. Natürlich, also und offensichtlich gibt es einen Markt und es funktioniert. Du hast gut zu tun. Ja, ich habe zu tun, aber ich muss auch sagen, wenn ich jetzt so nach Hause komme, das Verhältnis zu meinem Mann hat sich doch sehr verändert. Gut, darüber reden wir jetzt. Das Verhältnis zu dem Mann. Der Mann, als du damals das entschieden hast vor ein paar Jahren, hat er sofort gesagt, okay, ist ein guter Job, kannst du gut Geld zusätzlich verdienen? Oder war da doch in gewisser Weise ein Bedenken oder eine kritische Überlegung? Also wir haben ganz normal in der Küche gesessen, haben uns drüber unterhalten, weil das ist meistens der Raum, wo wir dann alleine waren, weil wenn man doch 3 Kinder hat, ist das nicht so einfach, dass man dann, immer alleine ist, sag ich mal. Mhm. Wir wollten zuerst mal das unter uns klären, bevor ich den Kindern irgendwas sage, auch wenn sie schon erwachsen sind. Mhm. Naja, und dann hat er kurz überlegt und hat gesagt, willst du das denn alleine machen? Ich sage, nein, ich würde es ganz gerne mit einer anderen Kolleginnen machen. Ich würde mir jemanden suchen und mit der würde ich das ganz gerne bunt machen, weil es ist ja auch ein bisschen Gefahr dahinter. Das ist auch so, da ist immer jemand dabei. Richtig. Ja. Und das habe ich zumindest geglaubt. Aber dann kam ich in eine ganz schwierige Situation, versuchte Vergewaltigung eines Gastes. Und ich hatte die Kollegin angerufen, habe gesagt, du, ich habe ein Problem eben gehabt. Ne, kannst du bitte kommen, ich muss unbedingt reden. Ich habe hier richtig Ärger gehabt. Und dann hat sie zu mir gesagt, ja, ich habe das, oder nächsten Morgen hat sie mich dann informiert, dass sie beim Abendbrotessen das gelesen hat, meine SMS und auch mein Telefonat gehört hat, aber das war ihr nicht so wichtig. Und wie ist denn die Sache ausgegangen? Sie ist dann einfach nicht zu mir gekommen und sie ist dann eben... Wie ist es bei dir ausgegangen? Ja, also bei mir ist es war eine versuchte Vergewaltigung. Ich habe es auch nicht angezeigt. Ich wollte dem Gast kein Problem bereiten und er ist heute noch Gast bei mir, hat sich später mit einem riesen Bikett bei mir entschuldigt. So, jetzt haben wir die Frage immer noch nicht geklärt, wie dein Mann reagiert hat. Hat er positiv reagiert, hat er negativ reagiert? Also er hat zu mir gesagt, wenn du das machen möchtest, aber ich möchte dann nicht, dass du mit den Männern schläfst. Und da habe ich ihm das auch versprochen, habe gesagt, ich schlafe nicht. Aber offensichtlich, in all den Jahren hat das jetzt doch so einen großen Schaden, dass eure Ehe kaputt ist. Schaden ausgelöst. Nein, sie ist noch nicht kaputt, aber ich habe so den Eindruck, er geht nicht mehr so offen damit um. Er redet mit mir über dieses Thema nicht mehr. Mhm. Also wenn ich jetzt irgendwas von ihm wissen will oder was seine Sexualität anbetrifft, Schläfst du mit deinem Mann noch? Wir schlafen mit wie? Die Frage habe ich jetzt nicht. Schläfst du mit deinem Mann noch? Mit meinem Mann schlafe ich noch, mit den Gästen nicht. Naja, das haben wir schon geklärt, natürlich. Also mit deinem Mann schläfst du noch? Ja. Ja. War sehr selten im Moment, aber und das wird immer weniger und ich habe so das Gefühl, dass er nicht mehr so ist wie er früher. Ja, vielleicht ist er auch grundsätzlich sehr unzufrieden. Du bist die ganze Woche über nicht da. Wahrscheinlich sogar verständlicherweise wird ihm das auch nicht gefallen, was du da machst. Und somit habt ihr euch über die Jahre entfremdet. Das kann ja auch sein, das wäre nur allzu menschlich. Ja, aber er hat doch auch die Chance, er kann hierher kommen. Er weiß ganz genau, dass ich dann sofort keine Termine machen würde, weil er an erster Stelle steht, die Priorität geht einfach vor. Und ja gut, aber du sagst, er kann hierher kommen zu dir, wo du deine Männer da bedienst. Also das ist ja schon... Nein, ich habe hier eine richtige Wohnung hier und wir gehen ja auch in die Stadt und wir gehen ja auch zusammen tanzen. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Warum redest du nicht ganz offen mit ihm darüber, was los ist? Ja, weil ich keine Antwort kriege. Und jetzt ist meine Frage eigentlich, Männer mit, ich sag mal, wenn sie auf die 60 kommen, haben sie dann wirklich keine Lust mehr? Oder funktioniert das manchmal biologisch nicht mehr so, dass ich mir vielleicht unnötig Sorgen mache und unnötig eifersüchtig werde? Du hast Sorge, dass er vielleicht was anderes nebenher laufen hat? Richtig. Ja, die Frage nach der biologischen Funktionalität, natürlich funktioniert es noch... gar keine Frage. Wir haben ja, ich rede hier so oft mit noch viel älteren Männern, wo das hervorragend funktioniert. Natürlich lässt es bei dem einen oder anderen etwas nach. Aber eigentlich kann ich mir die Frage hier selber beantworten, Entschuldigung. Ja genau, aber ganz genau. Du bist ja wirklich Fachfrau. Meine Gäste sind ja bis, ich sag mal, 76. Ja. Ich habe sogar einen mit 84 noch. Vielleicht ist diese Ehe einfach kaputt. Nee, also ich weiß nicht, die Ehe kaputt in dem Sinne, habe ich nicht den Eindruck. Denn wir gehen auch sonntags zusammen spazieren und wir machen ja auch sonntags noch einiges zusammen, sondern wenn er denn wirklich mal Zeit hat. Aber er ist unzufrieden. Ich weiß nicht, wie ich das noch hinkriege. Er redet auch mit meinen Bekannten, die ich hier durch diesen Job kennengelernt habe. Wir feiern zusammen und... Aber er redet er sagt keine eindeutigen Dinge zu dir über eure Ehe. Nee. Und wenn du das noch mehr forderst, einforderst? Dann blockt er ab und ach, lass mich in Ruhe. Und was soll ich dazu sagen? Anneliese, ich sehe gerade mit Schrecken, dass wir gleich Schluss haben. Ich bitte dich aufzulegen, wir melden uns gleich nochmal bei dir. Bis gleich. Okay, ich wünsche euch für eure Sendung noch ganz viel Erfolg. Dankeschön, bis gleich, tschüss. In der Technik, heute Nacht Julia Jochum und morgen heißt unser Thema übernatürlich. 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen. Bis dahin, ciao.